Мне сегодня тема называется. Mein Thema heißt heute. Суперсила из суперкниги. Also Superkraft aus dem Superbuch. Давай. Суперкрафт aus dem Superbuch. И Superbuch я имею в виду, конечно, вот этот. Und Superbuch meine ich natürlich das. У тебя есть Библия? Hast du eine Bibel? И вот это суперкнига. Und das ist ein Superbuch. Библия не просто бестселлер номер один. Also Bibel ist nicht nur einfach Bestseller Nummer 1. Не просто самая читаемая, самая распространенная книга. Also nicht nur die weit verbreiteste Buch, nicht nur das meistgelesenste Buch. Не просто книга с самым высоким тиражом, который когда-либо существовал в мире. Nicht einfach ein Buch, was die höchste Auflage hat, was je war. Есть еще кое-что, что ее абсолютно другое делает. Sondern es gibt etwas, was sie absolut zu einem besonderen anderen Buch macht. Oh, да, ее напечатали как самую первую. Книгу вообще. Man hat sie überhaupt als allererstes Buch überhaupt gedruckt. Но, знаешь, что в Духе Святом, aber weißt du, dass im Heiligen Geist, который автор книги Библии, der Autor von Bibel ist, von diesem Buch, в этом есть суперсила. In dem steckt die Superkraft. Суперсила вот этой суперкниги. Also die Superkraft aus diesem Superbuch. И вначале было слово. Und am Anfang war das Wort. Вначале было слово. Am Anfang war das Wort. И в этом слове была суперсила. Und in diesem Wort war die Superkraft. Которая сотворила весь универсум. Was das ganze Universum geschaffen hat. Которая сотворила тебя. Was dich geschaffen hat. Меня. Mich. И это слово Бога, оно живет в каждом атоме твоего тела. Und das Wort Gottes, das lebt in jedem Atom in deinem Körper. Твое тело сотворено из атомов. Denn dein Körper ist ja aus Atomen geschaffen. И ты знаешь, что атомная энергия, она самая великая сила. Und weißt du, dass die Atomenergie die größte Kraft ist? И Библия говорит, что мы им живем. Und die Bibel sagt, dass wir durch ihn leben, mit ihm. Wir leben durch ihn, wir bewegen uns mit ihm. Wir existieren durch ihn. Das ist das Wort Gottes, was das Leben in Gang gebracht hat. Halleluja! Halleluja! Das Leben, was bereits in deinem Körper lebt, das ist das Leben, das Wort Gottes. Und mich nerven die Leute, wie die Papageis immer wieder wiederholen, dass die Bibel die Menschen gedichtet haben. Es gab niemals Jesus. Die Wunder wurden ausgedacht. Hör zu, wenn Jesus nicht da war, dann war auch Moses nicht da. Dann wäre auch kein Sokrates da. Dann bist du auch nicht da. Überhaupt. Du bist einfach nur eine Fantasie. Verstehst du, wenn Jesus nicht da war, dann wäre gar keiner mehr da. Und jeder Gericht würde zeigen und würde anerkennen, dass Jesus da war. Weißt du, Isaac Newton hat mal gesagt, dass in der Bibel viel mehr Beweise da sind, dass überhaupt in der ganzen Geschichte, also menschlichen Geschichte, also das, was in den Büchern aufgeschrieben ist. Also wenn dein Lehrer zu dir gesagt hat, dass die Bibel von den Menschen gedichtet wurde und aufgeschrieben, dann kannst du ihm antworten, also ich glaube dem Isaac Newton. Also wer ist klüger, dein Lehrer oder Isaac Newton? Вот oder Napoleon war so. Сказал, er hat mal gesagt, die Bibel, das ist ein unglaubliches Buch. Sie ist eine lebendige Kreatur. Eine Schöpfung, das gefällt mir sehr. Sie ist eine lebendige Kreatur. Всякого, und sie besiegt jeden, der ihr widersteht. Yeah. Hey. Наполеон, он был великий полководец, ты помнишь, Наполеон да? Ja ein großer, Heeresführer. А он всех хотел победить. Er wollte alle besiegen. Но он понял, что Библию вообще никто не победил. Aber er hat begriffen, dass niemand die Bibel, besiegen kann. А она всех побеждает. Denn sie besiegt alle. Знаете, что Библию запрещали и запрещают до сих пор еще? Wisst ihr, dass die Bibel eher verboten wurde und nach wie vor verboten wird? В коммунистических странах in den коммунистischen Ländern wurde sie immer verboten. До сих пор в Северной Корее за Библию дадут тебе 25 лет в тюрьме. Und bis heute bekommst du 25 Jahre Haftstrafe, wenn du eine Bibel besitzt. В Северной Корее. In North Korea. В Китае сжигали Библии тысячами. In China wurden tausende von Bibeln verbrannt. Потому что люди, которые не верят, они боятся Библии. Denn die Menschen, die nicht glauben, die haben Angst vor Bibel. Они боятся ее, как не знаю чего. Die haben absolut Angst davor. Это есть сила. Denn das ist die Kraft. Halleluja. Halleluja. Сила, чтобы спасать людей. Das ist eine Kraft, um Menschen retten zu können. Знаешь, другой, который, с которым Наполеон встретился. Weißt du, der Napoleon hat mal einen Mann getroffen. Das war ein anderer Gläubiger. Кутузов. Der Kutuzov. Знаете, что он был верующий человек? Wisst ihr, das war ein gläubiger Mann. А знаете, почему он был верующий? Und wisst ihr, wieso er gläubig war? Ему пуля попала в глаз. Denn er hat ein Geschoss bekommen ins Auge. И он остался жив. Und er blieb lebendig, also blieb am Leben. А вы знаете, что ему эта пуля? Und wisst ihr, dass dieses Geschoss? Попал ему второй раз в тот же глаз. Traf ihn schon wieder, aber in dasselbe Auge. Also der hatte zwei Geschosse in ein und dasselbe Auge. Und er blieb am Leben. Was denkst du, kann man denn danach an Gott nicht glauben? Можно сказать, ну, снаряд в одну воронку не попадает, да? Man kann sagen, dass ein Geschoss nicht immer in ein und dasselbe Ziel nicht treffen kann. Но у него снаряд, эта пуля прошла прямо по тому каналу, Aber dieses Geschoss ging wieder durch denselben Kanal, wie es der erste Geschoss reinging. И этот человек, конечно же, сегодня на небесах, я надеюсь, и славит Господа. Und natürlich ist dieser Mensch bestimmt in dem Himmel und preist den Herrn. Есть такой Паскаль, кто его знает? Es gibt so einen Pascal, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt. Великий математик. Das war ein großer Mathematiker und Physiker. И он говорит, есть три вида людей. Er sagt, es gibt drei Arten von Menschen. Один вид людей. Die erste Art von Menschen. Они искали и нашли Бога. Sie haben gesucht und haben Gott gefunden. Это разумные и счастливые люди. Das sind vernünftige und glückliche Menschen. Второй тип людей. Der zweite Art von Menschen. Они не искали. Sie haben nicht gesucht. И не нашли Бога. Und sie haben nicht gefunden Gott. Это глупые и несчастные люди. Das sind dumme und unglückliche Menschen. Есть третий вид людей. Und es gibt eine dritte Art von Menschen. Они ищут Бога. Sie suchen nach Gott. Но они его еще не нашли. Aber sie haben noch nicht gefunden. Это разумные люди. Das sind vernünftige Leute, но несчастные. Aber unglückliche. Мне нравится лже-Паскаль. Also, mir gefällt der Pascal. Это наш человек. Das ist unser Mann. Halleluja. И знаешь, среди настоящих ученых было вообще-то мало атеистов. Weißt du, und eigentlich unter den echten Wissenschaftlern waren sehr wenige Atheisten. А если и были, und wenn sie da waren, то они стали опять стали христианами, когда поумнели. Dann wurden sie doch zu Christen, wo sie ein bisschen mehr Verstand bekommen haben. Потому что атеизм вообще-то это религия. Denn Atheismus ist eigentlich eine Religion. Это вера. Das ist ein Glaube. И тебе надо много веры. Und du brauchst sehr viel Glauben. Чтобы поверить в эту веру. An dieses Glauben zu glauben. Надо, брат, много веры. Mein Bruder, du brauchst dann viel Glauben daran. Мне гораздо легче верить в то, что говорит Библия. Also für mich ist wesentlich zu glauben an das, was die Bibel sagt. Amen. Но я не хочу об этом. Aber ich möchte nicht darüber reden. Давай мы откроем Псалом первый. Lass uns mal den Psalm 1 aufmachen. Второй стих. Das ist der Vers 2. И это замечательный Псалом. Das ist ein wundervoller Psalm. Там говорится о блаженном человеке. Dort wird über einen Menschen geredet. Glückseligen Menschen. И какой человек счастливый? Und welcher Mann ist denn glücklich? Который свое утешение находит в законе Господа и о законе его размышляет день и ночь. Das ist derjenige, der seine Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Смотри, здесь это слово размышляет. Schau her, hier ist dieses Wort, der nachdenkt. Он думает, да? Also er denkt nach, er sinnt nach. И в оригинале написано слово. Und im Original ist das Wort, который пережевывает. Der das durchkaut. Слышал это слово? Hast du das schon mal gehört? Корова жует. Also eine Kuh, die kaut. Жвачное животное, да? Also das ist ein Kautier, also das и kaut. В оригинале вот здесь это слово стоит. Und im Original steht dieses Wort. Который пережевывает. Der durchkaut. Думает, размышляет. Der nachsinnt und der nachdenkt. И тебе важно размышлять над словом. Und es ist wichtig für dich, dass du über das Wort Gottes nachdenkst. Знаешь, что Библия это тоже такой подарок. Weißt du, die Bibel ist auch so ein Geschenk. Aha. Aha. А можно ого. Man kann auch oho. А можно вау. Oder man kann wow daraus machen. И многие люди, они взяли Библию и сказали. Und viele Leute nehmen die Bibel und sagen. Ага. Ага. Хорошая книга. Ein gutes Buch. Прочитаю, может быть. Vielleicht werde ich das mal durchlesen. А другие стали читать ее. Und die anderen fingen das an zu lesen. Ого. Wow. Ага. Ого. Да. Ага. Я я. Но когда ты начинаешь размышлять. Und wenn du nachdenkst, anfängst nachzudenken. То это распаковывается все больше и больше. Dann wird sich das immer wieder mehr und mehr больше, auspacken. Больше. Es kommt noch mehr und mehr daraus. И сила происходит в твою жизнь. Und eine Kraft fließt in dein Leben hinein. Это Библия, это не какая-то книга. Das ist die Bibel. Das ist nicht irgendein Buch. И ты можешь прочитать какого-нибудь классика. Du kannst irgendein Klassik lesen. Тебе не обязательно даже размышлять, все понятно. Du musst nicht unbedingt nachdenken, das ist alles so richtig klar und deutlich. И тебе, может быть, даже это зацепило тебя. Und vielleicht hat das dich auch sogar berührt. Значит, ты можешь прочитать Шекспира. Weißt du, du kannst Shakespeare lesen. И прочитать про Ромео и Джульетту. Oder über Romeo und Julia reden. И всплакнуть даже. Lesen und dabei noch eine Träne verlieren. Но это никогда не изменит тебя. Aber das wird niemals dich verändern können. Совершенно другая. Aber die Bibel ist komplett anders. И поэтому здесь говорится, слушай, этот человек, он будет иметь успех. Und deswegen geht hier weiter, dass dieser Mann Erfolg haben wird. Во всем, что он не делает. In allem, was er anfängt. Тот, который размышляет над словом Бога. Derjenige, der über das Wort nachsinnt. У него будет успех. Er wird Erfolg haben. Ты можешь сказать, у меня мозги другим заняты. Du kannst mir sagen, mein Verstand ist mit was anderem beschäftigt. Ich kann doch nicht ständig über die Bibel nachdenken. Ich habe doch hier was zu tun. Ich habe das und jenes. Ну вот поэтому у тебя эти дела. Deswegen hast du auch diese Sachen. Поэтому у тебя куча работы и суеты. Deswegen hast du zu viel Arbeit und zu viel Hektik. Потому что ты не размышляешь. Weil du nicht nachsinnst. Над словом Бога. Über das Wort Gottes. Потому что когда ты будешь размышлять над словом Бога. Denn wenn du anfängst über das Wort Gottes nachzusinnen. Ты будешь всегда иметь успех. Du wirst immer Erfolg haben. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Это так просто. Das ist so einfach. Все в то же время вроде как сложно, да. Und zur gleichen Zeit irgendwie schwierig und kompliziert. И мы празднуем в эти дни события рождения. Und wir feiern jetzt dieses Ereignis, Geburtstagsereignis. Рождение Иисуса. Geburtstag von Jesus. Но знаешь, что перед этим был факт или событие зачатия. Weißt du, aber davor war ein Ereignis, also ein Empfängnis. Иисус родился. Jesus ist geboren. Почему? Wieso ist er geboren? Потому что одна девушка, weil eine junge Frau, внимательно слушала, hat aufmerksam zugehört, и размышляла, und hat nachgedacht. Об этом мы читаем в Луки. Darüber lesen wir in Lukas, 1. глава, 26. стих. Kapitel 1, Vers 26. Maria, она умела внимательно слушать. Also die Maria konnte sehr aufmerksam zuhören. Это то, что сегодня отсутствует напрочь у многих людей. Das ist das, was heute bei vielen Menschen komplett fehlt. Der Vers 29 ist das. Да, давай прочитаем. 28. 28. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie sehr über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Maria, она ничего не поняла. Schau her, sie hat nichts kapiert. Это нормально. Das ist normal. Это нормально. Das ist normal. Скажи соседу, нормально. Sag zu deinem Nachbarn, normal. Когда ты слышишь слово Бога и что-то не понимаешь, wenn normal. Du das Wort Gottes hörst und du verstehst nicht, dann ist das normal. Это нормально. Das ist normal. Но это не значит, что тебе надо закрыть. Aber es bedeutet nicht, dass du es zuschlagen sollst. И сказать, да ну ее. Und zu sagen, ah, ich lasse das einfach. Вот так делают глупые люди. So handeln die dummen Menschen. А умные люди, они начинают размышлять. Aber die klugen Menschen fangen an anzusinnen. Что это было? Was war denn das? Okay. И она ничего не понимает. Sie begreift hier gar nichts. А ангелы, однако, продолжают объяснять. Aber die Engel tun weiterhin ihr erzählen, also erklären. Когда мы размышляем. Wenn wir nachdenken. Понимаешь? Verstehst du? Когда мы откладываем. Wenn wir das zurück, wenn wir das weglegen, когда мы что-то слышим и не понимаем и просто говорим, да, ерунда. Also wenn wir etwas hören und kapieren das nicht und dann sagen dann, ah, das ist einfach nur Blödsinn. Тогда Бог скажет, ну слушай, тогда нету смысла ему объяснять. Dann sagt auch Gott, dann hat es auch keinen Sinn, ihm das zu erklären. Нечего даже тратить время. Also ich und will meine Zeit nicht damit verschwenden. Okay? То есть когда ты что-то не понимаешь, не дергайся. Also wenn du etwas nicht kapierst, sollst du nicht hektisch werden. Это не страшно. Das ist nicht so schlimm. И не начинай что-то болтать. Und fang nicht an, etwas zu plappern. Наговоришь глупостей. Sondern du wirst wirst viel Dummheiten ausplappern. Wie das der Zacharias gemacht hat. Denn der Engel war davor bei dem Zacharias. Und er hat ihm auch eine Neuigkeit mitgeteilt. Dass ihm ein Sohn geboren wird. Aber er ist ja alt. Und weil er alt ist, dann sagte er, wie kann das dann sein? Ich bin doch alt. Und da hat er eine Dummheit begangen. Also wenn wir etwas nicht kapieren, man soll nicht so schnell seinen Mund öffnen. Manchmal möchten wir so klug erscheinen. Und dieser Zacharias sagt, gib mir ein Zeichen, ein Beweis, dann werde ich glauben. Und der Engel sagt, ja, ich gebe dir einen Beweis. Jetzt wird dein Mund zugetan werden, bis dieses Kind, das versprochene Kind, geboren wird. Reicht es dir an Beweisen, hoffe ich? Verstehst du, wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Man darf dem Wort Gottes nicht glauben. Das ist gefährlich. Für dich. Amen. Amen. Und Gott bewertet das als Dummheit und Unglauben. Er sagt, Zacharias, das bin ich ja. Das ist doch der Gabriel. Wach auf, Opa. Ich kam vom Himmel zu dir herab. Okay. Also wenn wir etwas nicht wissen oder etwas nicht verstehen, bleib ruhig. Denke nach. Schalte mal dein Hirn ein. Ich verstehe, dass es für manche Menschen praktisch unmöglich ist, seinen Verstand einzuschalten. Aber manchmal sollte man das mal für ein paar Minuten tun. Und genau hier hat die Maria ihr Verstand eingeschaltet und sinnte nach. Und der Engel versteht, dass sie nichts versteht und fängt an, ihr das zu erklären. Halleluja. Halleluja. Бог объясняет. Gott erklärt. Нам всем, которые тормоза такие. Also uns allen, die immer so Stoppmechanismus haben in sich. И когда ты размышляешь над словом Бога. Und wenn du über das Wort Gottes nachdenkst. Вот это aha. Dieses aha. Превращается в oho. Verwandelt sich in ein oho. Потом wow, wow. Und dann wow, in ein wow. Wow, везде появляется wow. Und überall kommt dann nur wow. Amen. Amen. И Мария, она размышляла и услышала. Ты зачнешь, родишь сына. Und die Maria hat nachgedacht und dann hat sie gehört, du wirst einen Sohn empfangen. Und er wird herrschen. Und es wird kein Ende geben für seine Herrschaft. Oho. Okay, ну как okay. Это будет? Aber wie wird das dann sein? Ich habe keinen Mann. Говорит, und der Engel sagt zu ihr, der Heilige Geist kommt auf dich. Wow! Wow. Okay, Jesus, он приходит в твою жизнь. So kommt Jesus in dein Leben hinein. Als Antwort auf deinen Glauben. Wenn du das Wort Gottes hörst, fordere keine Beweise. Das ist gefährlich. Man soll das überhaupt nicht machen. Weißt du, Jesus sagte, glückselig ist derjenige, der nicht gesehen hat, aber glaubt. Und du liest die Bibel. Manchmal liest du die Bibel, aber manchmal liest die Bibel dich. Und so, wenn du nachdenkst, plötzlich fängt sie an, dich zu lesen. Der Heilige Geist kommt auf dich. Und du begreifst etwas. Gott ist hier mit mir. Der ist gleich hier nebenan. Er ist in meinem Zimmer. Er liest mich. Und so ist das hier auch geschehen. Mit Maria. Als sie Jesus empfangen hat, wann hat sie empfangen? Was denkst du? Steht nicht geschrieben in der Bibel. Aber ich kann das dir so nachhelfen. Ich denke, das geschah im Vers 38, als die Maria zum Engel gesagt hat, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist der Vers 38. Und sie sagt, ich bin bereit. Ich nehme es an. Es soll so sein, wie du es gesagt hast. Und als sie im Glauben dieses Wort angenommen hat, dann geschah das Leben in ihrem Leib. Als du durch den Glauben das Wort Gottes angenommen hast, bist du geboren. Du bist geboren. Von oben herab. Verstehst du? Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Als du das Wort Gottes im Glauben angenommen hast, du bist von oben geboren. Du bist nicht nur einfach erneuert worden, so ungefähr, es war eine alte Matratze, so ein durchgepinkelt gelb. И потом его посыпали хлоркой. Und man, dann tut man mit Chlor ihn bestreuen. Он стал опять белый. Und dann ist wieder weiß geworden. Не. Nein, nein. С тобой было по-другому. Mit dir ist das anders gewesen. Тебя такого вообще не было. Du warst so gar nicht. Когда ты родился свыше. Als du von oben geboren bist. Это абсолютно новое творение. Das ist absolut eine neue Schöpfung. Во Христе Иисусе. Im Jesus Christus. Wow. Wow. Это не вау? Это вау. Ist das nicht ein Wow? Das ist ein Wow. Дух Святой пришел. Der Heilige Geist kam. И поэтому Слово Божие, Библию, нельзя сравнить ни с какой книгой. Und deswegen kann man das Wort Gottes, die Bibel, mit keinem anderen Buch vergleichen. Какие-то книги цепляют душу. Manche Bücher berühren die Seele. Но только Библия может родить тебя свыше. Aber nur die Bibel kann dich von oben neu geboren. И изменить gebären. Тебя. Und dich auch verändern. Один парень сидел в Германии в тюрьме. Ein junger Mann saß im Gefängnis. Его звали Вилли. Er hat Willi geheißen. Willi. Ему попалась Библия. Er hat Bibel bekommen in die Hände. Вы знаете, что в тюрьмах всегда разрешают давать, читать Библию. Wisst ihr, dass in Gefängnissen immer erlaubt ist, die Bibel zu lesen? Во всех странах. Also in allen Ländern der Welt. Пожалуйста, приходите. Bitte schön, kommt rein. Давайте Библию людям. Ja, gib die Bibel den Menschen. Я приходил в тюрьмы, раздавал Библии. Ich kam in die Gefängnisse und habe die Bibeln verteilt. Sie говорят, пожалуйста, давай. Und sie sagen, bitte, kommt rein, gib das aus. А в школах запрещают разговаривать о Библии. Und in Schulen ist es verboten, über die Bibel zu reden. Знаешь что, это если бы в школах разрешали бы читать Библию, weißt du, wenn in den Schulen erlaubt wäre, die Bibel zu lesen, тогда бы в тюрьмах ее уже не нужно было бы давать. Dann hätte man in den Gefängnissen sie nicht mehr geben müssen. Потому что они были бы пустые. Denn sie wären leer. Amen. Amen. И вот этот парень, он делал что-то ужасное с Библией. Und dieser junge Mann hat etwas Schreckliches mit der Bibel angestellt. Религия сказала бы, это смертный грех. Also die Religion hätte das gesagt, das ist eine Todessünde. Он брал и вырывал страницу за страницей. Er nahm die Bibel und hat eine Seite nach der anderen rausgerissen. Что он делал? Was hat er gemacht? Сворачивал папирос. Er hat sich die Zigaretten daraus gedreht. Табак туда. Er hat Tabak rein und geraucht. Он буквально выкуривал Библию. Also wortwörtlich, er hat die Bibel ausgeraucht. Один день одна страница. Verraucht. Also ein Tag nach dem anderen. Каждый день по страничке. Also jeden Tag eine Seite nach der anderen. Ужасно, да. Das ist schrecklich, ja. Ужасно. И однажды он сидел на толчке и крутил следующую папиросу. Туалете? Und einmal saß er am Klo und hat eine Zigarette gedreht. Und solange er sie gedreht hat, kam sein Blick genau auf diese Seite. Davor hat er sie überhaupt nicht gelesen. Er hat nur gedreht. Und plötzlich sah er, da stand geschrieben, im Evangelium von Lukas, ihr seid das Licht der Welt. Und plötzlich, als ob ein riesen Projektor in seinem Hirn ein Licht eingeschalten hat, dann hat er gesagt, ich sollte das Licht der Welt sein? Was bin ich denn für Licht für diese Welt? Ich bin überhaupt eine Finsternis, ich bin einfach ein Schrecken für diese Welt. Und ich soll das Licht der Welt sein? Он прямо там в туалете пошел на колени, принял Иисуса. Weißt du, dort genau am Klo ist er runter auf die Knie und hat Jesus angenommen. Покаялся перед Богом. Der hat sich bekehrt, hat Buße gemacht vor Gott. И потом уже все, которые были с ним рядом в камере, говорили: Вилли? Und all diejenigen, die dann mit ihm zusammen in dieser Kammer waren, Вилли? Sagten zu ihm: Вилли? Это ты? Bist du das? Вилли? Willi, ты стал другой. Du bist anders geworden. Знаешь, какая-то всего лишь фраза из Библии. Weißt du, irgendeine Phrase aus der Bibel прошла в его дух. Kam in seinen Geist hindurch. И Библия – это слово живое. Und die Bibel ist ein lebendiges Wort. Живой. Das ist lebendiges Wort. Живой. Das ist ein lebendiges Wort. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Das ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Оно проникает до разделения души и духа. Das dringt durch und schneidet sowohl die Seele wie auch den Geist. Вообще-то тебя нельзя разделить на дух и душу и тело. Also man kann dich eigentlich nicht so teilen, also Seele, Geist und Körper voneinander. Но меч Слова Божия знает, куда попасть. Aber das Wort, das zweischneidige Schwert Gottes, das weiß, wie es machen soll. И ты рождаешься вдруг свыше. Und plötzlich wirst du neu geboren von oben. Евреям 4 глава 12 стих об этом написано. Und Hebräer 4, 12 spricht davon. Оно живое и действенное. Das ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele wie auch den Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Ja, es gibt verschiedene heilige Bücher. Bhagavad Gita. Koran. И разные религии, они говорят, это наша книга. Und verschiedene Religionen sagen, es ist unser Buch. И если ты что-то с этой книгой сделаешь, тебе... Und wenn du etwas mit diesem Buch anstellst, тебя Аллах накажет. Dann wird der Allah dich bestrafen. И мы тебя тоже, скорее всего, прикончим. Und wir dich höchstwahrscheinlich werden dich killen. Но знаешь, когда вот Библию почему-то сжигают. Aber weißt du, aus irgendeinem Grund, wenn die Bibeln verbrannt werden, выкуривают даже. Oder sie verrauchen sogar. Знаешь, Бог как будто даже не обижается. Weißt du, und Gott beleidigt sich nicht einmal irgendwie. И наоборот, еще этого Вилю как раз родил свыше. Sondern umgekehrt hat diesen Willi sogar von neuem wieder geboren. Потому что дело не в книге. Denn die Sache steckt nicht im Buch, als Buch selber. Она бумага между двух обложек. Sondern das ist einfach nur Papier zwischen zwei Covern. Но дело в Духе Святом. Aber die Sache liegt am Heiligen Geist. Который живет в этой книге. Der in diesem Buch lebt. Который автор этой книги. Der Autor von diesem Buch ist. Это и есть суперсила. Und das ist die Superkraft. В суперкниге. Im Superbuch. Halleluja. Halleluja. У меня есть знакомый. Ich habe einen Bekannten. Это парень, его зовут Фарсар. Das ist ein junger Mann, der heißt Farsa. Это фанатичный мусульманин был. Das war ein fanatischer Muslim. Он, между прочим, из Ирана. Übrigens, er ist aus Iran. Его дедушка был Айтолла. Und sein Opa war ein Айтолла. Почтенный дед такой. Also er war ein verehrter alter Mann. И этот парень, Фарсар, он кричал к Аллаху. Und dieser junge Mann, Фарсар, der hat zu Allah geschrien. Он говорил, Бог, я хочу знать тебя. Und sagte, Gott, ich will dich kennen. И он пошел в имамскую школу. Und so ging zu einer Schule, also Imam-Schule. Это как монастырь. Imam. Das ist so eine Art wie ein Kloster. И там давали ему как еду один орех и три смоквы в день. Und man hat ihm als Essen damals einen Walnuss gegeben und drei Datteln. Это был его обед, ужин и завтрак. Das war sein Frühstück, Mittagessen und Abendessen. И он спал на стекле. Und er schlief auf dem Glas, чтобы доказать Аллаху, как сильно он его любит. Um Allah zu beweisen, wie stark er ihn liebt. И после шести месяцев такой жизни он пришел к имаму. Und nach diesen sechs Monaten von so einem Leben kam zu einem Imam. И спросил. Und fragte. Имам. Я хочу слышать Бога. Ich will Gott hören. Говорит, ты хочешь слышать Бога? Und er antwortete ihm, du willst Gott hören? Ты сколько здесь находишься? Wie lange bist du hier? Говорит, шесть месяцев. Er sagte, sechs Monate lang. А я уже здесь 25 лет. Weißt du, ich bin hier seit 25 Jahren bereits. И все еще не услышал Бога. Und habe bis jetzt immer noch Gott nicht gehört. Ты кто такой, чтобы Wer bist du denn, dass du Gott hören willst und hat ihn rausgeschmissen? Но Фарсар так сильно хотел обращать людей к своему Аллаху. Aber der Farsa hat so einen Drang gehabt, die Menschen zu Allah zu bekehren. Хотел ему угодить. Er wollte ihm gefallen. И поэтому он пошел к армянам. Und deswegen ging zu den Armenier. Там есть квартал армянский. Da gab's so ein Viertel, Armenierviertel. И он пошел к ним. Und ging zu ihnen. Они христиане. Sie waren Christen. И знаете, что у мусульман так принято. Und wisst ihr, bei den Muslims ist das so üblich. Что если ты не мусульманина обратишь в ислам. Also wenn du einen Nicht-Muslim zum Islam bekehrst. Это будет тебе зачитано, как будто бы ты семь раз ездил в Мекку. Das wird dir praktisch für dich gut sein, wie als wärst du siebenmal in Mekka. Семь раз. Also als wärst du siebenmal in Mekka gewesen. Oh, и Фарсар решил, я хочу побывать Und der Pfarrer hat für sich beschlossen, ich möchte nicht nach Mekka, aber ich möchte einen Ungläubigen retten. Und so ging er in dieses Viertel und hat gezählt. Also den werde ich bekehren. Also da war ich schon 7 Mal in Mekka. Diese werde ich bekehren. Also 14 Mal in Mekka wäre ich gewesen. Und er hat beschlossen, auf dem Schwarzmarkt eine Bibel zu kaufen. Hat eine Bibel gekauft. Когда мать услышала, что он купил Библию, und als seine Mutter gehört hat, dass er Bibel gekauft hat, она была в ужасе. Sie war außer sich. Она дрожалась. Sie hat gezittert. И стала орать на него. Und fing an, ihn anzuschreien. Ты что сделал? Was hast du getan? Ты купил Библию. Du hast eine Bibel gekauft. Это опасная книга. Das ist ein gefährliches Buch. Не вздумай ее трогать. Und wage es nicht, sie anzurühren. Знаете, Фарсар сказал, weißt du, Фарсар hat ihr geantwortet. Он говорил мне, er sagte zu mir, это единственная правда, das ist die einzige Wahrheit, которую я услышал, die ich gehört habe, родителей о христианстве, die ich von meinen Eltern gehört habe über das Christentum, что Библия это опасная книга, dass die Bibel ein gefährliches Buch ist. Знаешь, дьявол знает лучше, чем мы, силу Библии. Weißt du, der Teufel weiß mehr als wir die Kraft der Bibel. Это жалко. Und das ist leider so, что он знает больше о Библии, чем ты. Dass er mehr über die Bibel weiß als du. Знает силу Библии больше, чем ты. Er kennt die Kraft von der Bibel mehr als du. Знаешь, что Иисус, когда встретился с дьяволом, weißt du, als Jesus mit dem Teufel ein Treffen hatten, да, когда он был искушаем в пустыне, als er versucht wurde in der Wüste, да он не стал с ним дискутировать. Da fing er an, nicht mit ihm zu diskutieren. У него был один ответ. Er hat immer eine Antwort gehabt. Написано. Es steht geschrieben. Дьявол, читать умеешь? Teufel, kannst du lesen? Документ. Es ist ein Dokument. Понял? Hast du verstanden? Валет. Hau ab hier. Документ. Das ist ein Dokument. Написано. Es steht geschrieben. Halleluja. Halleluja. Это есть твоя сила. Das ist deine Kraft. Против искушения. Gegen die Versuchungen. И что было с этим Фарсаром? Und was ist dann mit diesem Фарсар passiert? Он принес домой Библию. Er hat die Bibel nach Hause gebracht. Закрыл дверь. Hat die Tür zugemacht, Аллаху, hat zu seinem Allah gebetet, то, damit er ihm vergibt, Библию, dass er jetzt gleich die Bibel in die Hand nimmt, салфетки, hat 2 Servietten genommen, открыл, hat dann sie geöffnet. То, будет, дальше, und das, was weiter war, расскажу, werden wir dir am Mittwoch erzählen. Okay. Okay. Среду. Also Mittwoch. Я хочу, чтобы мы сейчас молились. Ich möchte, dass wir jetzt beten. И эту суперкнигу. Und diese Superbuch. Суперкнигу. Dieses Superbuch. Давай мы ее оценим заново. Lass uns sie wieder vom Neuen wertschätzen lernen. Заново в твоей жизни. Also aufs Neue in deinem Leben. Нам нужно размышлять. Wir müssen nachdenken. Над Словом Божьим. Über das Wort Gottes. Изучать Слово Божье. Sie forschen und studieren. Изучай ее. Studiere sie. Halleluja. Halleluja. Скажи соседу, понял? Sag zu deinem Nachbarn, hast du verstanden? Понял?